So, der Stream ist gestartet. Die Aufnahme läuft. Wunderbar. Ja, einen herzlichen, herzliches Willkommen am Ostersonntag. Ich begrüße alle Gäste hier im Mumble. Ich begrüße alle Gäste im Stream und alle die, die sich die Aufnahme anhören. Mein Name ist Andreas Vivarelli. Ich bin der drogenpolitische Sprecher der Piratenpartei Deutschland. Und moderiere heute Abend zusammen mit dem lieben Fabian als Co-Moderator. Wir haben heute einen drogenpolitischen Themenabend, wie fast jeden Monat. Normalerweise haben wir einen Vortrag von unserem Gast und anschließend dann ein Frageformat. Das haben wir dieses Mal ein bisschen anders gestaltet. Wir werden heute Abend primär einen Frageabend machen und ja, herzlich willkommen, lieber Georg. Es ist Ostern, du bist nicht der Osterhase, aber fast, zumindest in Sachen Cannabis. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht sagst du zwei, drei Worte zu dir selbst. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Endlich mal Mumble, nachdem ich das Wort in der Liste, wo ich ja auch drauf bin, schon tausendmal gelesen habe. Bist du heute im Mumble? Ne, habe ich schon hundertmal gelesen und jetzt bin ich selber mal da. Zu mir selbst, ja gut, Geschäftsführer des Deutschen Handverbands, Sprecher, Chef, however, Gesicht oder so. Gründer kann man nicht ganz sagen, weil gegründet haben eigentlich andere einen Monat, bevor ich dann dazugekommen bin als Geschäftsführer. Und ja, das war 2002, das heißt, ich bin jetzt seit 18 Jahren hauptberuflicher Cannabis-Legalisierungslobbyist. Und damit auch der erste in Deutschland, hat mir Spaß gemacht, das als Berufsbezeichnung anzugeben. Was machst du so beruflich? Ja, ich bin Cannabis-Legalisierer. Super Sache, macht Spaß. Ja, 28 Jahre, mein Guter. Du bist fast im 30., nicht im 18., oder? Na, 18 Jahre Handverband. Davor war ich auch schon drogenpolitisch aktiv. Angefangen 1992 macht. Na, 92 war ich noch nicht drogenpolitisch aktiv. Ah, okay. Also da habe ich Abi gemacht in dem Jahr und bin da bei den Grünen in Remscheid eingestiegen. Also da habe ich angefangen, Politik zu machen, habe aber viele Jahre ganz andere, auch sehr intensiv andere politische Themen gemacht. Kommunalpolitik sowieso rauf und runter. Ich war auch Berufskommunalpolitiker zwischendurch von 97 bis 99 und habe da im Prinzip, als zweite Ausbildung sozusagen gelernt, wie Politik funktioniert. Ich war zum Beispiel Direktkandidat für den Bundestag Remscheid-Solingen 98 und auch mal im Bundesvorstand der Grünen Jugend 99. Und ja, die Drogenpolitik kam dann so dazu. Achso, ansonsten bin ich ja gelernter Finanzbeamter, habe Steuerrecht studiert und von daher so ein bisschen Bürokratie-Background irgendwie und dann aber dann noch diese allgemeinpolitische Ausbildung und das Ganze dann verknüpft mit drogenpolitischem Interesse bis hin zum, ja, das Ganze dann zum Beruf zusammengedreht, ja. Ja, das ist ja auch für viele eigentlich ein Wunschtraum, ne? Hobby zum Beruf zu machen. Erstmal herzlichen Dank bis hierhin. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet und wie gesagt, wir haben ein offenes Format, jeder, der mag, möge in den Chat WM schreiben oder Wortmeldung und wir gucken da regelmäßig rein und nehmen euch dann gerne dran. Georg, ihr macht DRV-mäßig viele Projekte, unter anderem das letzte große Projekt, was ich in Erinnerung habe, ist die Verfassungsklage bzw. hier Richtervorbehalt. Kannst du uns da einen Status nennen, einen Stand? Ja, Status ist, dass es immer noch vor sich hin läuft. Da sicherlich eine Verzögerung, die wir so auch nicht geplant hatten, die im Wesentlichen damit zu tun hat, dass Richter Andreas Müller zwischendurch erkrankt ist und deswegen seine Richtervorlage nicht so zügig nach Karlsruhe schicken konnte wie geplant. Eigentlich war das ja unsere große Kampagne von 2019. Es war vorher schon auch so, dass die Erstellung unserer Mustervorlage sich verzögert hatte. Auch da steckt man natürlich nicht im Detail. Wir hatten zwei Anwälte, Rechtsanwälte, die den Auftrag hatten, diese Mustervorlage erstmal zu schreiben, auf der dann Richter und auch Angeklagte aufbauen können und die dann nutzen, ohne dass das jeder im Prinzip so ein Riesendokument selbst verfassen muss. Und der Dreh- und Angelpunkt ist halt jetzt tatsächlich Richter Andreas Müller, weil im Moment ist es schwierig, weitere Richter dazu zu kriegen, dazu zu bewegen, sich da zu beteiligen, weil alle wissen, Müller hat angekündigt, dass er zwei Fälle vorlegen wird. Und jetzt warten natürlich alle dann auf seine offizielle Vorlage, die dann kommt. Und da werden sich dann auch andere Richter ja gegebenenfalls eher dran orientieren an der offiziellen Vorlage von Richter Müller. Also das Thema begleitet uns weiter. Wir geben natürlich, wenn dann das Jahr oben ist, so eine Kampagne dann nicht auf und keine Ahnung, legen die irgendwie in die Schublade, sondern wenn die noch läuft, dann bringen wir natürlich auch zu Ende und hoffen nach wie vor, dass wir das Verfassungsgericht dazu kriegen, letztendlich das ganze Cannabisverbot für verfassungswidrig zu erklären. Wie wahrscheinlich das ist, mag ich jetzt nicht sagen, kann ich nie einschätzen, aber es ist auf jeden Fall nicht gleich null die Wahrscheinlichkeit und insofern wäre natürlich ein Riesending, wenn wir es schaffen, über Bundesverfassungsgericht da quasi eine Abkürzung zu machen. Eigentlich ist die Politik ja dafür zuständig. Eigentlich müsste Politik sagen, hier, wir ändern jetzt im Bundestag das Drogengesetz, ja, dafür ist der Bundestag da. Aber ja, wenn das mal nicht klappt, dann könnte theoretisch eben auch Verfassungsgericht da ein Machtwort sprechen. Ansatzweise haben sie das ja auch schon mal gemacht zum Entkriminalisieren der Konsumenten. Und ja, also die Chance nehmen wir, die Chance ergreifen wir. Das wird, auch wenn Müller dann die Vorlage abgegeben hat, ja immer noch ein, zwei Jahre dauern, bis dann wirklich eine Entscheidung gefällt wird. Also insofern, da bleiben wir dran. Okay, vielen Dank. Also ein Hebel, um eine Reglementierung, eine Liberalisierung des Cannabismarktes hinzukriegen, ist über das Verfassungsgericht und das läuft weiter. Ja, normalerweise würden wir uns eigentlich fast alle bald sehen auf irgendwelchen Messen, die eigentlich jetzt, ich glaube, am nächsten Wochenende hätten losgehen sollen. Coronavirus springt uns da ganz hässlich ins Gesicht. Georg, wie schätzt du denn den Schwarzmarkt ein aufgrund dieser Pandemie? Schwer zu sagen. Also, wenn man jetzt nur den Cannabis-Schwarzmarkt sich anguckt, würde ich jetzt mal annehmen, dass sich beim Gras nicht allzu viel tut. Da am ehesten noch, sag ich mal, auf der allerletzten Ebene, ne, die Endverteiler sozusagen, was ja viel einfach auch im Freundeskreis passiert oder im erweiterten Bekanntenkreis oder so, teilweise auch auf der Straße wie im Görlitzer Park. Und das ist natürlich alles jetzt so ein bisschen gestört, sag ich mal, dadurch, dass einfach kein freier Personenverkehr stattfindet, oder zumindest die Leute ein mulmiges Gefühl haben, dass jetzt irgendwie draußen ständig angesprochen werden, wenn sie unterwegs sind und irgendwie erklären müssen, warum sie jetzt rumlaufen. Auch wenn das in dem Ausmaß zumindest hier in Berlin gar nicht passiert, aber ja, die Leute wollen ja auch verantwortlich sein und wollen nicht jetzt ständig irgendwelche Sozialkontakte haben. Und das macht natürlich den Vertrieb auf der untersten Ebene schwierig. Ich nehme aber an, jetzt irgendwelche Grow-Anlagen oder so, oder auch, ja, egal ob groß oder klein, die werden weiter betrieben. Das Business geht weiter. Beim Hasch ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Wenn jetzt da die Distribution aus Marokko, könnte beim Schmuggeln ein bisschen schwieriger sein, aber Warenverkehr gibt es ja weiterhin, auch massenhaft LKWs, die durch die Gegend fahren und so. Von daher, ob da wirklich ein Problem besteht, jetzt irgendwie größere Mengen Drogen über irgendwelche Ländergrenzen zu bringen, kann ich jetzt schwer einschätzen. Ja. Der DRV kümmert sich ja nicht nur um Konsumenten, sondern auch um Patienten. Wie siehst du denn da die Lage? Haben wir da, gibt es da einen Einfluss? Wie sieht die Versorgungssicherheit in Zukunft aus? Also bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass die Versorgung der Patienten durch Corona tatsächlich erschwert wird. Jedenfalls nicht schlimmer als sowieso schon. Ja, Versorgungsengpässe bei Hanfblüten in Apotheke haben wir ja seit Jahren, haben wir immer gehabt. Also gab eigentlich nie eine Zeit, wo das wirklich stabil sämtliche Sorten da waren. Das ist nach wie vor so. Aber ist andererseits nicht so, dass durch Corona jetzt nochmal viel mehr Sorten nicht erhältlich wären im Moment. Sehe ich auch nicht unbedingt kommen. Auch da muss man sagen, Warenverkehr läuft ja weiterhin auch international und da fliegt auch mal ein Frachtflugzeug irgendwie von Kanada nach Deutschland, was ja im Prinzip der wesentliche Weg ist im Moment für Hanfblüten. Und die haben ihre Lager voll, die Kanadier. Die Konzerne sind alle am Rumkrepeln, ja, die suchen Umsätze und ich wüsste jetzt nicht, wieso die ihre Lagerbestände nicht nach Deutschland schaffen sollten. Da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Abgesehen davon, dass mittelfristig auch noch ein Haufen weitere Länder als mögliche Exporteure für Deutschland in Frage kommen, die jetzt reihenweise ja Cannabis als Medizin legalisieren. Zum Beispiel, wir warten wir schon ewig drauf, dass Israel eine Exportlizenz vergibt. Ja, sobald so ein Player dann mit dazukommt, sind vielleicht grundsätzlich auch Versorgungsengpässe irgendwie nicht mehr so relevant. Was natürlich auch da wieder auf der unteren Verteilebene ein Problem sein könnte, wie jetzt unsere Kollegen vom Branchenverband aufgemacht haben als Thema, dass die Apotheker nicht genug Schutzkleidung haben. Also die müssen ja jede Dose aufmachen und da fürchterlich aufwendig gucken, ob in der Cannabisdose wirklich Cannabis drin ist, und das kostet alles Geld und muss dann natürlich bei den Apothekern auch mit Schutzmaske und Schutzanzug ne, in einem bestimmten Raum gemacht werden und so weiter. Und wenn die Apotheke vor Ort dann die Schutzmaske nicht hat, dann kann sie eventuell auch Cannabis nicht abgeben. Das ist so eine Theorie, ja, die Kollegen aufgemacht haben. Ich habe da in den letzten DHV-News mal nachgefragt, ob das schon irgendwie mit der Begründung passiert ist, dass er nicht beliefert worden ist. War aber keiner. Also die haben alle gesagt, nö, läuft alles normal bisher. Okay. Darf ich ganz kurz noch den Georg bestätigen mit seiner Haschisch-Spekulation? Und zwar gab es heute einen Artikel, dass im Libanon bei der Ausfuhr 25 Tonnen Haschisch quasi vom Zoll gestoppt worden sind. Cannabis, Cannabis. Nee, Haschisch habe ich auch gelesen. Spricht, ne? Ist es schwieriger zu schmuggeln oder spricht es auch einfach dafür, dass Libanon mal wieder auf dem Plan auftritt, ne? Also keine Ahnung, weil vielleicht sind ja in der gleichen Zeit 200 Tonnen durchgegangen. Aber für mich unterm Strich schön zu hören, dass die Libanesen mal wieder was an den Start bringen. Gelber Libanese und so, das ist doch ein Klassiker, der zur Cannabiskultur dazugehört. Sehr schön. Lieber Georg, ich habe noch zwei, drei Fragen und dann würde ich mich auch freuen, wenn aus dem Publikum da verstärkt Fragen kommen würden. Hast du noch, Andreas, hast du noch Fragen speziell zu Corona? Ich nicht, nein. Weil wir ja gerade bei Corona sind, hätte ich halt noch auch ein, zwei Gib Gas, Fragen dazu. bitte. Und zwar generell, Georg, wo siehst du zum einen Corona als Einflussfaktor für die Legalisierungspolitik? Damit spiele ich halt darauf an, dass zum Beispiel gerade in Umfragewerten die Union ein bisschen gestärkt scheint, was ja, wenn man darauf hofft, dass vielleicht die nächste Regierung rot-rot-grün oder sowas wird, dann ist das natürlich schlecht, wenn die Union gestärkt aus der Corona-Krise hinausgeht. Aber auch, ich sag mal, das Desinteresse, was von den Medien kommt, also das quasi auf politischem Einfluss her. Aber natürlich, insoweit du überhaupt aus dem Nähkästchen plaudern magst, inwieweit Corona auch Einfluss auf den DAV jetzt hat. Also, dass ihr beispielsweise, ob ihr eure Mehrheit 2020-Kampagne, ob ihr die jetzt versucht, ein bisschen nach hinten zu schieben, oder ob ihr selber auch Bedenken habt, was Spendebereitschaft angeht. Also, Corona, Einfluss Politik, Legalisierungspolitik oder Drogenpolitik, und Corona als Einfluss für den DAV direkt. Gut, ich versuche mal so einen Rundumschlag in die Richtung, ohne gleich 1,5 Stunden damit voll zu machen. Das sind natürlich tausend Aspekte, die da jetzt irgendwie eine Rolle spielen. Mal ganz allgemein mit der politischen Auswirkung angefangen, die ist nicht gut, ja, ganz klar. Also manche, die jetzt sagen, irgendwie, ja, jetzt kommt die Legalisierung, zum Beispiel kommt das Argument Finanzen, das könnte vielleicht irgendwann mal kommen, ja, wenn wir dann irgendwann aufwachen und sehen, okay, Deutschland hat jetzt mindestens 150 Milliarden Schulden mehr, wahrscheinlich noch mehr über die Europabeteiligung und über die Landesschulden, die da noch aufschlagen und so. Und wenn man dann sagen kann, komm, 1, 2 Milliarden im Jahr kann man sich schon mal von den Kiffern holen, ne, wenn wir Cannabis legalisieren. Vielleicht ist das irgendwann mal ein Argument, was dann interessant wird in dem Zusammenhang. Aber im Moment ist erstmal komplettes Ausbremsen auf allen Ebenen angesagt. Am schlimmsten ist das jetzt an den Stellen, wo Legalisierung praktisch unmittelbar bevorstand. Zum Beispiel Mexiko. Die hatten ja jetzt vom obersten Gericht die Deadline Ende April gesetzt gekriegt. Bis dahin sollten die ein Legalisierungsgesetz am Start haben. Und ja, jetzt aber sowohl das Parlament als auch das oberste Gericht, das diese Deadline gesetzt hat, die sind jetzt alle irgendwie auch erstmal bis nächste Woche komplett im Off. Und dieses Gesetz würde es nicht geben vor Ende April. Und die werden wieder nochmal eine Verlängerung beantragen und so. Und wer weiß, ob das, wann das endlich soweit ist. Und in den USA genau dasselbe Spiel. Da war ja jetzt lange, ist da nicht viel passiert, weil diese Volksabstimmungen immer mit den wichtigen Wahlen zusammenliegen oder fast immer. Sodass letztes Jahr fast nichts vorangegangen ist, außer Illinois, die halt per Legislative, nicht per Volksentscheid legalisiert haben, aber sonst ist da nichts dazugekommen. Und dieses Jahr wäre halt da der war der große Rush zu erwarten. Zusammen mit der Trump-Wahl, mit der Präsidentenwahl, da gehen viele an die Urne, da haben die ganzen Initiativen sich darauf vorbereitet. Und die müssen jetzt halt in der nächsten Zeit, in den nächsten ein, zwei Monaten, genug Unterschriften einreichen, damit diese Volksentscheide zustande kommen. Und die können jetzt nicht rausgehen, die können keine Unterschriften sammeln. Online-Sammlungen sind da bisher offensichtlich nicht vorgesehen. Da werden jetzt noch Anträge stellen und gucken, ob da irgendwas geht. Ansonsten kann es sein, dass jetzt tatsächlich in drei, vier, fünf US-Staaten, die eigentlich dieses Jahr legalisiert hätten per Volksabstimmung, eben nichts passiert. Und das ist natürlich ein Riesenrückschritt dann oder ein fehlender Fortschritt, sagen wir mal so. Und hier in Deutschland merkt man es halt schon auch ein bisschen, ne? Du hast angesprochen, die Medien interessieren sich im Moment für nichts anderes als für Corona. Das merken wir sehr deutlich bei Presseanfragen, bei Journalisten, die bei uns irgendwie mal was wissen wollen und so. Da haben wir doch normalerweise fast täglich irgendwelche Hintergrundgespräche, Interviews und so weiter. Wir haben auch viele Erwähnungen üblicherweise in Medien und das fällt jetzt im Prinzip alles flach. Und genauso ist auch bei Politikern. Es gibt also viele Politiker, die im Moment auf entsprechende Kommunikation gar nicht reagieren. Die haben halt alle was anderes zu tun jetzt, hocken selbst alle im Homeoffice und müssen damit erstmal klarkommen und müssen halt jetzt mal eben gewaltige Probleme irgendwie auf die Reihe kriegen und sich damit abfinden, riesige Schuldenberge aufzutürmen und so. Da ist das schwierig, mit dem Cannabis-Thema durchzudringen. Und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Und damit bist du auch schon bei dem Punkt, wie wirkt sich Corona auf unsere Arbeit aus? Das sind eben schon zwei Punkte, ne? Wir können eigentlich nur gebremst die Arbeit machen im Moment. Wir können Öffentlichkeitsarbeit fast gar nicht machen, ja, 90% weniger als normal. Die eine oder andere Anfrage kommt dann schon mal noch. Aber jetzt irgendeine Pressemitteilung rauszuhauen zu irgendeinem Cannabis-Thema, kommt man nicht weit mit. Da hoffe ich aber auch drauf, dass das in ein, zwei Monaten besser wird, wenn die Leute auch ein bisschen die Schnauze voll haben und nochmal ein bisschen ein paar andere Nachrichten zwischen den ganzen Corona-Zeilen da irgendwie mal sehen wollen, dann haben wir vielleicht wieder eine Chance. Und was unsere BR-Kampagne angeht, die wir dieses Jahr vorhatten, die hatten wir eh nicht vor, im ersten Halbjahr zu starten. Also wie immer bei unseren Kampagnen, eigentlich haben wir erstmal ein halbes Jahr Vorlaufzeit dann und bereiten alles Mögliche vor. Und waren jetzt eher so, ne, Richtung zweite Jahreshälfte eh unterwegs. Und da müssen wir dann, wie alle anderen im Moment auch, tagesaktuell gucken, ne, und uns da umschauen sozusagen in der zweiten Jahreshälfte, wo stehen wir denn hier überhaupt und was ist denn hier eigentlich los und was ne, sind die Medien überhaupt irgendwie ansprechbar? Da können wir alle nur auf Sicht fahren, wie die ganze Gesellschaft. Und ansonsten hocken wir halt auch im Homeoffice, ne? Also wir haben ja zwei Bürotrakte bei uns im Büro jetzt, einer vorne, einer im Hinterhof. Und haben jetzt zwei Leute immer gleichzeitig da. Einer vorne, einer hinten und alle anderen machen Homeoffice. Und das geht einigermaßen. Na, wir kommen da auch vorwärts, diese Kampagne vorzubereiten. Und na, ich bin zum Beispiel hier bei euch jetzt und so. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn man im Büro ist und immer den kleinen Dienstweg hat. Und auch die Anforderungen von außen kommen viel spärlicher, kommen viel weniger E-Mails rein und so. Und na, zusammen mit dem ganzen Corona-Warngefühl, was wir alle haben, na, das habe ich natürlich auch im Kopf, das haben alle DHV-Mitarbeiter im Kopf, so wie jeder andere Mensch im Moment auch. Man hört mehr Nachrichten, man ist einfach abgelenkter und irgendwie so ein bisschen paralysiert. Ja, wir wurschteln uns da halt quasi auch so durch, wie alle anderen das irgendwie auch gerade machen müssen. Und zum letzten Punkt, die Frage, wie wirkt sich das finanziell auf uns aus? Da klang ja auch mit. Bis jetzt merken wir noch nicht so viel. Also wir stehen da in der dritten Reihe, würde ich mal sagen. Wir sind nicht die, die sofort unmittelbar betroffen sind, wie jetzt Gastronomen bis hin zur Lufthansa oder so. Oder Messebauer oder was. Ne? Die sind ja im Prinzip jetzt instant pleite alle, wenn die nicht vom Staat irgendwie durchgefüttert werden. Das ist bei uns jetzt nicht so. Aber wenn wir jetzt wirklich in eine Wahnsinnsweltwirtschaftskrise reinrutschen, was ich erwarte, ich glaube, 1929 Weltwirtschaftskrise ist der Vergleichswert, auf den wir uns da berufen müssen. Das werden wir dann auch irgendwann merken. Klar, wir haben auch die Krise 2008 gemerkt. Da sind wir zwar nicht geschrumpft, aber das geringste Wachstum in der DHV-Geschichte sozusagen, was private neue Mitglieder angeht, hatten wir da. Und das kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Mal sehen. Ja, soweit vielleicht erstmal. Vielen Dank. Ja, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Wäre es möglich, dass eine Legalisierung von Cannabis dafür sorgen würde, dass die Menschen eher zu Hause bleiben und quasi mithelfen würde, Corona zu stoppen? Ich glaube, dass Cannabis tatsächlich dabei hilft, dass Leute zu Hause bleiben. Ne? Das habe ich jetzt auch schon in 1000 Kommentaren gelesen. Klar, also der durchschnittsbekiffte Mensch sozusagen unter THC-Einfluss wird sich weniger durch die Gegend bewegen als der Durchschnittsnüchterne, würde ich jetzt mal so annehmen. Das ist natürlich aber ja auch so im Bereich der Illegalität. Ja, auch wenn die Leute sich illegales Hasch gekauft haben, hocken die zu Hause auf dem Sofa eher als sonst und kommen vielleicht auch besser klar mit der Situation. Das würde ja im Prinzip die Frage implizieren, dass mehr konsumiert wird, wenn es legal ist. Das war gar nicht unbedingt zu erwarten. Na, das ist ja im Prinzip die Gretchenfrage überhaupt bei der ganzen Legalisierungsdiskussion. Senkt das Verbot überhaupt den Konsum, beziehungsweise steigt der Konsum nach einer Legalisierung? Gibt es bisher keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte für. Wir sehen jetzt in den USA zum Beispiel, Colorado und Co., Jugendliche konsumieren jedenfalls nicht mehr, ein bisschen weniger sogar, vielleicht eher, auf jeden Fall nicht mehr. Die Silver Ager mal ein bisschen mehr, die 50-Plus-Leute. Aber das sind wahrscheinlich jetzt auch wieder die sowieso einigermaßen diszipliniert unterwegs sind, was jetzt zu Hause bleiben angeht. Von daher, ja, schwer zu sagen. Und auch noch dazu gesagt, es gibt sicher auch viele Leute, denen gerade jetzt in Home-Quarantäne und ein bisschen Vereinsamung und so weiter Cannabis nicht gut tut. Ja, also dieser Gedanke, wir müssen alle nur kiffen und alle sind total happy und entspannt auf dem Sofa. Ich glaube, dass es auch depressive Leute gibt, die jetzt gerade nicht kiffen sollten. Ja. Wobei ich da vielleicht noch eine Sache sehe, also von wegen Social Distance, ist die Frage, ob bei der Legalisierung und die Abgabe durch Fachgeschäfte, dass die eher gewährleistet ist, als eben über den Schwarzmarkt. So Ja, meine. das ist natürlich noch eine spannende Frage, die wir auch gerade beobachten. Ist der Verkauf von Cannabis systemrelevant? Ne? Bei dem ganzen Einzelhandel, der jetzt überall auf der Welt geschlossen wird, das haben wir in den Niederlanden gesehen, haben wir in den USA gesehen. Da hieß es auch bei den USA zuerst, okay, die Dispensaries für Patienten, die bleiben offen. Ne? Klar, das ist ja dann wie eine Apotheke, die Medizin verkauft. Die sind ja bei uns auch offen, die Apotheken. Soweit logisch, wunderbar. Und dann haben sie aber gesagt, ja gut, aber für die Genussmittelleute, ne, die Shops, die machen mal zu. Sowohl in vielen US-Staaten als auch in Niederlanden haben die irgendwann gesagt, wir machen die Coffee-Shops zu. Und dann in dem Moment, wo die Nachricht rauskam, haben die dann kilometerlange Schlangen gehabt, ne, vor den Shops, auch nicht mit 2 Meter Abstand und so. Und da haben sie dann halt auch gemerkt, so, das bringt jetzt irgendwie nicht. Und haben dann entschieden, und genau, der Straßenhandel ist dann halt auch sofort wieder aufgepoppt. Ne? Das hat irgendwie 1, 2 Stunden gedauert nach der Ankündigung da. Als die Shops noch offen hatten, und allein schon deswegen, weil die Leute vor den Shops Schlange standen, hat sich wieder ein Straßenhandel irgendwie etabliert und das ganze Theater, weswegen die ja eigentlich die Shops da offen lassen, gegen den Straßenhandel, das hat sich sofort wieder eingestellt und die haben gesagt, ja, wir lassen die Shops offen und so ähnlich war das eben auch in Kalifornien, Colorado und so weiter. Also ja, Cannabis als Genussmittel ist systemrelevant irgendwie. Ein befreundeter Aktivist von mir war witzigerweise auch an dem Abend, wo sie quasi in Amsterdam geschlossen werden sollten, ist er dorthin und da wurden direkt Visitenkarten verteilt, wie man sich quasi danach versorgen kann. Also. Der Schwarzmarkt ist ständig präsent und aktiv, höre ich raus. Okay. Wenn zu Corona nicht noch was ist, ich habe noch eine ganz andere Frage an den Georg. Corona sind wir durch. Von mir aus auch, für den ganzen Abend. Ja, von mir aus auch. Ich habe auch die Schnauze voll vor dem Scheiß. Okay, Georg, okay, der Hanfverband war in den Schlagzeilen. Und zwar gibt es inzwischen eine neue Firma. der Handverband ist ja eine Firma, der letztendlich sowohl die Konsumenten als die Patienten wie auch eben die Geschäftsleute vertreten hat und Lobbyarbeit betrieben hat. Das hat sich geändert, oder? Ja, das hat sich geändert, wobei dein Intro nicht ganz passt. Es gibt eine neue Firma. Ich drösel das Ganze mal ein bisschen von vorne auseinander irgendwie. Ist tatsächlich eine der wesentlichen Veränderungen beim Handverband, wie sie alle paar Jahre mal vorkommt, in der Größenordnung der Wichtigkeit. Wir sind 2002 gestartet als Branchenverband. Da haben wir überhaupt keine privaten Mitglieder gehabt und haben uns verstanden als reiner Branchenverband, und damals waren eben ein paar Headshops und Growshops dabei. Und ja, weil die Rohr zum Beispiel war ganz früh dabei als Hersteller, ne, Produzent von Bongs und so weiter. Eine Handvoll Firmen haben die Gründung des DHV möglich gemacht. Und aus der Zeit kommt übrigens auch dieses Firmenkonzept des DHV. Ich habe ganz am Anfang auch schon mal erwähnt, ich habe den Hanfverband selber nicht gegründet, sondern das waren drei Kollegen vom Hanfjournal damals. Und die haben eben gesagt, wir machen das hier einfach als Abteilung unserer Firma Hanfjournal sozusagen, beziehungsweise Sowjet hieß die Firma. Und die haben eben dieses Konzept, wir machen das einfach irgendwie als Firma, erfunden. Und ich bin dann da als Geschäftsführer reingekommen, habe das so halt gesehen, habe mich dann an der Firma auch beteiligt und kenne ja die Arbeit in EVs und Partei und so weiter, habe das schon 10 Jahre davor betrieben und habe halt schon auch Spaß dran gehabt, wie super effizient man in diesem Firmenkonzept auf einmal arbeiten konnte. Also das ist wirklich von den Entscheidungsstrukturen her und so weiter logischerweise auch irgendwie wesentlich schlanker und aus meiner Sicht viel effizienter. Und insofern habe ich das dann auch erstmal dabei belassen. Und ich glaube, das ist auch Teil der DHV-Erfolgsgeschichte, dieses Konzept. Und wir haben dann, und ich habe seit 2004 habe ich dann von der Agentur Sowjet den Handverband rausgenommen. Bis dahin war ich zu einem Viertel daran beteiligt. Und seit Oktober, November 2004 bin ich alleiniger Inhaber. Das ist also ein Einzelunternehmen, um das auch nochmal irgendwie so aufzudröseln. Aber das ist im Prinzip der gewählte Organisationsmantel. Ja, letztendlich funktioniert das genauso wie ein Verein mit Mitgliedern, mit Beiträgen, mit Spenden, und wir dokumentieren das ja auch alles. Die komplette Einnahmeüberschussrechnung ist online. Jeder kann da sehen, wie viel ich verdiene und so weiter. Es geht nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie bei reich werde, sondern geht darum, dass ich das Ganze da möglichst effizient organisiere. So, und jetzt haben wir 2006 private Mitglieder dazugenommen. Also zumindest haben wir 2006 sie zum ersten Mal im Internet ausgewiesen. Kann sein, dass die ersten ein, zwei schon 2005 dabei waren oder so. Aber Ende 2006 hat man, glaube ich, 28 private Mitglieder. Und ab da hat man offiziell im Prinzip zwei Sparten, also einmal die Vertretung von privaten Legalisierungsbefürwortern und andererseits Vertretung der Branche. Und beide Seiten sind erheblich gewachsen. Bei den privaten Mitgliedern haben wir jetzt die 5000er-Marke überschritten. Wie gesagt, Ende 2006 waren es noch 28. Und bei den Firmen ist auch mächtig vorwärts gegangen. Wir haben eben, konnten dann auch immer mehr Nachliegen liefern, ne? Einfach mehr tun, ne? Mehr Budget ermöglicht mehr Arbeit, mehr Personal, einfach bessere Arbeit, mehr bessere Arbeit und so weiter und so fort. Und jetzt waren beide Abteilungen eben so weit groß genug, dass jetzt wirklich an der Zeit war zu sagen, okay, wir trennen das Ganze. Da haben wir nochmal eine Profilschärfung auf beiden Seiten und haben als Handverband eben da mitgeholfen, einen Branchenverband neu zu gründen. Und das ist ein e.V. Das ist der Punkt, wo ich eben meinte, das Intro war nicht ganz richtig. Der DHV bleibt erstmal Firma, Einzelunternehmen, alles wie gehabt, wie gewohnt. Aber der Branchenverband ist ein e.V. Und Geschäftsführer ist Jürgen Neumeier, der bis letztes Jahr beim Handverband eine Weile für politische Kommunikation zuständig war, der auch schon noch länger als ich, glaube ich, ein bisschen drogenpolitisch aktiv ist, auch schon in den 90ern bei den Jusos unterwegs war, der zwischendurch im Bundestag gearbeitet hat. Also perfekt geeigneter Lobbyist quasi, um den Bereich auch auszubauen und hochzufahren. Und der kann sich jetzt halt voll konzentrieren auf diese Brancheninteressen, die ich durchaus auch berechtigt finde. Übrigens, ja, ich sehe da jetzt gar keinen großartigen moralischen Zwiespalt oder so, sondern die Firmen, die halt vernünftige Rahmenbedingungen auf dem CBD-Markt zum Beispiel haben wollen, das finde ich absolut gerechtfertigt. Oder was weiß ich, da ein Go-Shop irgendwie in Ruhe arbeiten darf oder so. Da gibt es genug Themen, um die ich mich auch gerne gekümmert habe. Aber jetzt eben, ja, ist das auch ein bisschen klarer irgendwie auch nach draußen, dass wir kommunizieren können. Ja, der eine Laden macht die Firmensache und wir sind jetzt Bürgerrechtsbewegung. Das hört sich für mich auch gut an, das fühlt sich für mich gut an. People's Movement anzuführen, wunderbar, gefällt mir. Okay, vielen lieben Dank. Soweit verstanden. Das heißt aber, der DAV selber hat mit dem Verein wenig, in Anführungsstrichen, wenig selber zu tun, außer dass er vielleicht Mitglied ist oder das Ganze natürlich angeschoben hat. Das ist natürlich nicht unerheblich, aber das sind jetzt zwei völlig getrennte Linien, so verstehe ich das, ja? Grob gesagt, ja. Also es gibt noch eine Service GmbH, die Geschäftsstelle von diesem Branchenverband ist. Da bin ich noch mit drin sozusagen als Geburtshilfe, ne, auch was Startfinanzierung anging und so weiter. Diese GmbH gab es schon vor dem Branchenverband. Wir brauchen mal quasi so eine Art Keimzelle dafür. Aber auch da werde ich mich rausziehen und habe da auch keinerlei inhaltlichen Einfluss mehr. Ich meine, klar, mit Jürgen verstehe ich mich gut. Das ist ja natürlich auch eine gute Sache, wenn wir da jetzt nicht gegeneinander arbeiten. Aber der Branchenverband ist vollkommen autark, unabhängig von uns. Ich quatsche da nicht rein. Ich kann da auch gar nicht reinquatschen. Die machen ihr Ding und wir machen unser Ding. Und ja, insofern, ne, mal abgesehen von komplizierten Formalkram-Sachen sozusagen, das muss ich hier erwähnen, wenn du mich so fragst. Aber ja, ich würde schon sagen, das sind zwei autarke Geschichten, die sich gegenseitig nicht bedingen oder irgendwie reinfunken oder so. Ja, vielen Dank. Also genau wollte ich dann auch gar nicht wissen, mein Lieber. Ja, du hast eben über dein Einkommen gesprochen. Schade, war eben kurz davor, den Heiratsantrag zu machen. Das hat sich ja dann auch erledigt. Ja, ganz im Ernst. Was habt ihr denn so in Zukunft auf dem Schirm? Was habt ihr denn geplant an Projekten? Gibt es da irgendwas, was du uns erzählen möchtest, kannst? Also das mit dem Einkommen und dem Heiratsantrag habe ich nicht so richtig verstanden, kann ich nur so interpretieren, dass du verdienst nicht genug. Ja, du jetzt genau, hast ganz schnell eben nachgeguckt irgendwie und oh nee, da ist ja wirklich jetzt eher traurig und so. Ja, okay, so war das gemeint, alles klar, kann ich verstehen. Ja, tut mir leid, ne, aber das wäre eh nichts geworden. Ja, klar, ein bisschen Alters Armut, Sorgen habe ich schon, da muss ich schon sagen, das ist jetzt nicht gerade lukrativ da. Von daher bin ich, die Leute denken immer so von wegen, ihr macht doch damit euer Leben, ihr habt überhaupt kein Interesse an der Legalisierung, aber gerade was das angeht, ne, also ja, ich meine, du warst mal Millionär, Georg. Ja, sicher, das ist lange her, ne, ich habe das halt wie versprochen voll in die Sache reingesteckt, wir haben den Handverband damit massiv vorwärts getrieben, ja, aber ich bin kein Millionär mehr, sondern im Moment eher unterwegs Richtung Altersarmut. Und von daher wäre ich ganz froh, wenn irgendwie nächstes Jahr legalisiert würde und ich mir da nochmal einen lukrativeren Job irgendwie suchen könnte, den ich finden würde, bin ich von überzeugt. Von daher, ja, aber das Projekt bringe ich dann auch jetzt noch zu Ende irgendwie. Ne? Das will ich natürlich jetzt wissen. Gut, du wolltest wissen, wie geht's jetzt weiter? Das ist natürlich relativ schwer zu sagen. Das hat jetzt viele verschiedene Komponenten. Unser nächster Schwerpunkt wird vermutlich die Bundestagswahl sein. Wobei auch da kein Mensch weiß, kommt die denn jetzt irgendwie normal pünktlich? Oder gibt es doch irgendwie vorher noch einen Bruch der Koalition? Im Moment sieht es mir nicht so aus. Ja, gerade in dieser Krise, die werden das durchziehen, nehme ich an, bis zum offiziellen Wahltermin 2021. Und wenn sich das abzeichnet, na, dann wird das für nächstes Jahr rund um die Bundestagswahl für uns alles Mögliche an To-Dos ergeben, sowohl bei der Wahlanalyse, bei der möglichen Beeinflussung der Wahl, bei der Identifikation einzelner Politiker. Da können wir auch schon ein bisschen wieder gucken, wie machen die Amis das, wo man jeweils sagen kann, okay, was sind denn in meinem Wahlkreis die konkreten Kandidaten und wie stehen die zu Cannabis? und wie kann ich mich bei denen konkret melden und so weiter. Es gibt viele schöne Möglichkeiten, hängt aber immer auch davon ab, irgendwie wie viel Personal wir haben. Na, das sind halt alles Sachen, die kosten Manpower oder eben im Zweifelsfall auch Zuarbeit von irgendwelchen Software-Schmieden oder so. Also alles, was wir machen, hat letztendlich mit der Frage zu tun, wie gut sind wir durchfinanziert. Wir werfen uns immer einige vor, das wird dazu sagen, aber das ist irgendwie auch logisch. Ja? Wenn man in die USA guckt, wo sie ja doch auch schon recht erfolgreich sind, allerdings die Organisationen auch viel älter sind und schon viel länger bestehen und so, aber die schleusen halt viel, viel mehr Geld durch. Ne? Mit meiner Millionärswahl da, die haben jedes Jahr, mindestens drei Organisationen in den USA haben jedes Jahr Millionenbudgets. Und die Drug Policy Alliance zum Beispiel hat über 70 Mitarbeiter gehabt, als ich da zuletzt drauf geguckt habe. Wir haben 7. Na, da ist schon auch klar, wie viel, was man entfalten kann, hat halt mit den Ressourcen zu tun. Gut, Bundestagswahl ist sicherlich ein Thema, was wichtig wird. Interessant wird dann übrigens auch die Frage, was ist mit Petitionen? Man kann ja zu einem Thema nur einmal pro Legislaturperiode eine Petition einbringen. Deswegen haben wir unmittelbar nach der letzten Bundestagswahl die Petition gebracht, 2017 zur Legalisierung von Cannabis. Und über die ist immer noch nicht entschieden worden, na, was auch irgendwie zeigt, was für einen krassen Stillstand die Große Koalition da verwaltet in Sachen Cannabispolitik. Die gehen keinen Schritt vorwärts und rückwärts und sie stecken einfach den Kopf in den Sand. Und wenn die das jetzt wirklich durchziehen bis zur nächsten Wahl, na, dann ist natürlich dann eine spannende Frage. Was machen wir dann? Machen wir dann eine Petition, dann unsere Petition endlich behandelt wird oder einfach dieselbe Petition nochmal mit doppelt und dreimal so viel Unterschriften oder so? Jedenfalls werden wir nicht locker lassen. Ne? Das Blöde ist halt, dass wir keine wirkliche direkte Demokratie in Deutschland haben, so wie eben in den ganzen US-Staaten. Wobei die auch nicht alle haben. Ne? Ungefähr die Hälfte der US-Staaten hat diese Möglichkeit der Volksabstimmung. Und bei uns ist halt diese Bundestagspetition das größte Bürgerbeteiligungstool und das ist halt relativ schwach. Mehr Protest wäre schon auch nicht schlecht. Auch eine interessante Frage, wie kriegt man die Leute zu mehr Protest in dem Bereich? Was kann man von Fridays for Future abgucken und ist das, wenn wir das überhaupt jemals hinkriegen, Zehntausende, Hunderttausend Cannabiskonsumenten auf die Straße zu kriegen? Oder haben die alle zu viel Angst oder sind die zu träge oder was? Ich glaube, letztendlich sind Online-Aktionen vielversprechender. Auf jeden Fall waren wir da bis jetzt wesentlich erfolgreicher mit allen möglichen Online-Beteiligungsgeschichten von Merkels Zukunftsdialog über Millionärswahl und alle möglichen Sachen, wo man im Internet Massen mobilisiert, das hat immer gut geklappt und in die Richtung werden wir auch versuchen, uns weiterzuentwickeln. Dafür ist jetzt die Corona-Zeit übrigens auch nicht schlecht, weil sowieso jetzt alle Ressourcen Richtung Online-Vernetzung und Aktivismus gehen und natürlich auch bei uns und ja, wir hier beim Mumblen ja auch irgendwie. Absolut. Genau. Hier ist eine Frage aus dem Publikum vom Bruchpilot Nummer 1. Wie steht der DRV eigentlich zu allen anderen Substanzen wie Kokain, Heroin etc.? Auch Legalisierung oder Duldung wie die Niederlande mit derzeitigem Cannabis oder eher zur Nulltoleranz? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich lasse dich mal. Ja, als Hanfverband sind wir für die Legalisierung von Hanf. Ja, Cannabis-Legalisierungsverband, Punkt, fertig. Allerdings hat natürlich jeder auch eine private Meinung und auch die Gesamtheit aller DAV-Mitarbeiter und, weiß ich nicht, Community und so weiter geht schon in die Richtung, dass wir zum Beispiel auf gar keinen Fall jetzt fordern würden, Hanf legalisieren, aber die anderen Drogen auf gar keinen Fall, die müssen unbedingt verboten sein, die sind böse und so weiter. Ja, das ist natürlich alles Blödsinn. Ich komme auch aus einer ganz anderen Richtung. Ja, ich habe Drogenpolitik von Anfang an sehr ganzheitlich gesehen und Prohibition als grundsätzliches Problem bei allen möglichen Substanzen. Angefangen auch bei der Alkoholprohibition, die voll in die Hose gegangen ist in den USA. Das ist einfach eine grundsätzlich beknackte Systematik mit den Drogenverboten. Meine persönliche Meinung. Und deswegen bin ich ja auch damals zum Beispiel Mitglied beim Verein für Drogenpolitik gewesen. Deswegen bin ich Mitglied im Schildower Kreis, deswegen bin ich Mitglied bei Lieb Deutschland. Alles Organisationen, die über Hanf hinausgucken, die grundsätzlich die Drogenmärkte regulieren wollen, die Prohibition grundsätzlich kritisieren. Also persönlich sehe ich das schon so. Aber ja, bei meiner Arbeit als Handverbandsvertreter und der Handverband an sich, wo da die Ressourcen hinfließen und so weiter, geht es halt nur um Cannabis. Das ist das, ja, wofür uns die Leute bezahlen, weswegen die Leute bei uns Mitglied sind. Und das ist das, was wir beim Handverband machen. Ja, vielen Dank. Liebe Gäste, liebe Zuhörende, liebe Leute im Saalmikrofon, baut euch, stellt Fragen. Eine habe ich noch, kommen wir mal drauf zurück in Sachen Projekte. Wann ist denn die nächste Cannabis-Normalkonferenz? Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich eben gesagt habe, das kommt drauf an, wie viel Kohle wir zur Verfügung haben. Mit Stichwort Millionärswahl ist ja schon ein paar Mal gefallen jetzt. 2014 habe ich halt diese TV-Show gewonnen mit der Hilfe vieler da draußen. Habe tatsächlich von denen 1 Million überwiesen gekriegt und wir haben in der Zeit, also einige Jahre davon investiert in Strukturen, in Werbemaßnahmen und einige Ergebnisse, ja, haben viele mitgekriegt, wie unsere Kinospots damals. Einer von denen war ja dann auch erfolgreich quasi, der mit Cannabis als Medizin hat seinen Job schon erfüllt, PR-mäßig. Aber auch vieles andere, wie die DHV-News, ne, das ist halt mittlerweile unser bekanntestes und wichtigstes Tool, der wichtigste Kanal, reichweitenstark und ja, starke Bindungen von Leuten. Und den haben wir zum Beispiel auch erst ermöglichen können mit dem Geld, was wir ein bisschen auf der Kante hatten von der Millionärswahl. Bist du nicht da? Oder hast du mich nicht mehr gehört, oder was? Georg ist da. Ich höre den permanent. Also, ja, okay. Also ich glaube, alles ist gut und du kannst weitermachen. Ich glaube, das war so bestenfalls. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt in die Schiene wieder reinkomme. Also die DHV-News sind ein gutes Beispiel dafür, ne, dass da wir die Möglichkeit hatten, sowohl personell als auch von Räumen her, von der Technik her und so weiter, halt eine vernünftige Nachrichtensendung regelmäßig zu produzieren. Das wäre vorher einfach nicht möglich gewesen und das feiern die Leute. Und für mich ist insbesondere die Cannabis-Normalkonferenz nochmal das funkelnde Beispiel dafür, was halt geht, wenn man Geld hat. Und das war einfach zu teuer jetzt. Ne? Wir haben die Millionärswahlreserven dann nach 5 Jahren gingen die zur Neige und wir haben versucht, eben das Ganze auch mit einer schwarzen Null rauszukommen letztendlich aus den Konferenzen. Die Leute haben ja immer gedacht, wir verdienen da fürchterlich viel Geld mit, ja, aber das ist ja ein riesen Zuschussgeschäft und das kann nur funktionieren, wenn man da große Sponsoren für hat, die wir nicht gefunden haben leider. Insofern mussten wir auch für dieses Jahr die Canoco wieder absagen. Und das ist eine Sache, eine Größenordnung von 20, 30, 40.000 Euro, die dann irgendwoher zusätzlich kommen müssen von einem Sponsor, damit wir das auch nur annähernd in dem Stil weitermachen können, wie wir damit angefangen haben. Und gleichzeitig halte ich die Canoco, ne, das war super wertvoll. Also dieses Zusammenbringen von Wissenschaftlern, von Politikern und von Aktivisten in einem großen Schmelztiegel, das war wahnsinnig inspirierend, glaube ich, für alle Beteiligten, auch für mich, ja, ich fand das auch super. Das sind Bausteine, die die Legalisierungsbewegung vorwärts bringen, aber man muss sie sich leisten können und wir können sie uns im Moment nicht leisten, ist einfach so. Ja, ich muss aber auch nochmal sagen, war wahrscheinlich eine der besten Konferenzen, also die letzte Canoco, ich glaube November 2018. Ja. Ja, war glaube ich eine der besten Konferenzen und bin sehr viel auf Konferenzen, auf denen ich je war. Ja, danke, freut mich zu hören. Bezüglich Alterkampagnen, es gab ja mal die Führerscheinkampagne, auch in dem Jahr 2018. Und mich würde da mal interessieren, es gab da ja einen schönen Meilenstein und das war ja dieser Verkehrsgerichtstag in Goslar, wo ja quasi die Experten wirklich gesagt haben, ja, lass uns mal auf 3 Nanogramm hochgehen. Erwartet man jetzt noch irgendeinen politischen Follow-up oder gibt es noch irgendwelche anderen Meilensteine, an denen ihr vielleicht im Hintergrund arbeitet? Also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel dafür, wie so eine Jahreskampagne, so ein Jahresmotto, wo wir dann ein Jahr lang mal Vollgas in eine Richtung gehen, nach dem Jahr nicht irgendwie weg ist und weiter küchelt und schwelt und letztendlich aber auch nicht wirklich 100% durchschlagend erfolgreich war, offensichtlich, ja, sonst hätten wir Ende 2000, wann war es, 18, ja, kein Problem mehr, nee, 17, ne, kein Problem mehr gab mit den Führerscheininhabern. Aber zum Beispiel jetzt gerade haben die Linken ja wieder eine Anfrage in den Bundestag eingebracht. Oder einen Antrag. Ne, ja, genau, mit den 3 Nanogramm mit Ausfallerscheinung, ja, und 10 Nanogramm absolut. Ja, finde ich sehr gut. Genau die Forderungen aus unserer Führerscheinkampagne. Wir haben ja damals auch mit dem wissenschaftlichen Beirat und so weiter eine umfangreiche Broschüre gemacht mit sehr genauen, detaillierten Forderungen. Unter anderem auch die Forderung, dass wir andere Messmethoden brauchen für die Beeinträchtigung von Fahrern als jetzt Blutwerte von irgendwelchen Substanzen, ne, sondern man muss gucken, sind die nur beeinträchtigt oder nicht. Das ist ja viel entscheidender für die Verkehrssicherheit. Auch das kommt, glaube ich, vor in diesem Antrag der Linken. Also der ist wirklich unseren Forderungen sehr ähnlich und beziehen sich auch ganz konkret auf uns in einer Stelle als Quelle. Und ja, das ist dann quasi der Ritterschlag für so eine politische Kampagne von einer relativ kleinen Organisation wie uns, wenn dann Parteien sich Jahre später immer noch darauf berufen, das Problem erkannt haben, ne, eine gewisse Sensibilisierung von Politik und Öffentlichkeit ist uns da auch zumindest ansatzweise gelungen. Wir hatten auch ein paar vernünftige Presseberichte in dem Zusammenhang und so. Und was für uns als DHV nochmal interessant war, wir haben vom Verkehrsministerium dann irgendwann einen Brief gekriegt von wegen, ja, lieber Handverband, Sie sind jetzt bei uns als Interessengruppe registriert im Zusammenhang mit Drogen- und Straßenverkehr und wir melden uns bei Ihnen, wenn zu dem Thema mal wieder irgendwelcher Beratungsbedarf ist und so. Ne? Das war also zum Beispiel auch ein formales Entgegenkommen vom Verkehrsministerium, was wir vom Gesundheitsministerium so nie gehabt haben. Allerdings war das auch folgenlos bisher, ja, bis jetzt lassen die das alles schön in der Schublade liegen, da geht nichts vorwärts, obwohl ich eigentlich glaube, dass die zuständigen Fachleute in der Bundesanstalt für Straßenwesen durchaus vernünftig sind, ja, gute Vorschläge haben, die würden da gerne was machen wollen, aber ja gut, wir haben halt einen CSU-Verkehrsminister, der hockt da drauf und solange das so ist, passiert wahrscheinlich auch an der Stelle nicht viel, außer wir haben dann endlich mal eine Koalition, die das Thema kapiert und politisch irgendwie voranschiebt. Aber davon ist natürlich die GroKo meilenweit entfernt. Ja. So, sorry, ich bin aus dem Netz geflogen, bin wieder da. Fabian, hast du noch Fragen? Nee, also das hier ja eher in kleiner Runde ist, würde mich natürlich freuen, wenn man auch von alten Kampagnen ab und zu auch mal was hört. Also auch zum Beispiel, dass man als Interessensvertretung quasi ernannt wird und so weiter, auch wenn das bis jetzt folgenlos ist. Ich glaube, es wäre ganz schön für viele Leute, die damals auch gespendet und geteilt und das kommuniziert haben, das zu hören. Das habe ich tatsächlich auch irgendwann mal kundgetan, aber ja, dann entsprechend in der DHV-News-Folge, nachdem ich den Brief gekriegt habe, ne, das erzähle ich da natürlich nicht andauernd, was jetzt natürlich spannender wäre und bei mir auch auf der To-Do-Liste steht, nachzuhaken, ne, da bei dem Ministerium, habe ich schon mal gemacht, irgendwann vor einem Jahr oder so, von wegen, ja hier, ihr habt mir jetzt da geschrieben, ne, was ist denn da jetzt los, ich höre nichts von euch. Und dann haben die halt geantwortet, ja, ist auch nichts, ne, passiert gerade nichts. Und da wäre jetzt an der Zeit halt nochmal zu fragen, ne, ja, hallo, wir sind ja jetzt hier super als Interessenvertreter bei dem Thema registriert, aber sie haben gesagt, sie melden sich, wenn da irgendwas passiert. Wir wollen jetzt, dass da mal was passiert. Ne? Aber das kannst du auch jetzt bei Corona, ne, brauchst du das gar nicht anfangen im Moment. Ne? Das ist auch wieder eine Sache, da kann ich dann in 2 Monaten vielleicht mal wieder dran denken, da so einen Brief zu schreiben. Da war es wieder, das böse Wort. Aber ich glaube, der DRV hat auch ein bisschen zu kämpfen. Viele mögen das Wort nicht Zensur, aber letztendlich ist es eine Zensur, wenn ich das richtig verstehe, weil ihr werdet ja auch inzwischen gefiltert. Ich glaube, es gibt, je nachdem, welche Reichweite ihr habt, einen Altersfilter oder was passiert da? Ja, da wäre ich ja auch fast eben schon mal wieder hingegrätscht an die Stelle, als die Frage kam, beeinträchtigt uns Corona finanziell, was jetzt den Zufluss neuer Mitglieder zum Beispiel angeht. Da lag mir ja schon auf der Zunge zu sagen, was uns da im Moment viel mehr beeinträchtigt, sind die Altersbeschränkungen bei YouTube. Weil ich habe es schon mal so angedeutet, die News sind unser mächtigstes Pferd und die News sind auch der Punkt, also der Anlass für die meisten Leute bei uns, sich als Mitglied zu registrieren. Da haben wir überwältigend klares Feedback, dass das Ja, der wichtigste Grund ist, der wichtigste Anlass ist, für Leute Mitglied zu werden. Und von daher ist natürlich die Reichweite der News, hängt unmittelbar dann auch damit zusammen, wie viel neue Mitglieder wir kriegen. Und die Reichweite ist durch die Altersbeschränkungen halt krass reduziert. Also das kommt auch jetzt mittlerweile darauf an, wann die Altersbeschränkung kommt. Die letzten drei News-Ausgaben hatten alle eine Altersbeschränkung. Die aktuelle jetzt bis heute nicht. Also die ist jetzt 2 Tage ohne Altersbeschränkung gelaufen. Aber die von letzter Woche, da kamen die schon 2 Stunden nach Release. Und dann ist die Ausgabe bei 10.000 Views irgendwie rumgedümpelt. Davor die Woche kam die Altersbeschränkung erst Samstag abends. Da sind wir dann immerhin schon bis 20.000 gekommen, bevor das so in den Dümpelstadium gegangen ist. Und die letzte Folge, die keine Altersbeschränkung hat, hat über 100.000 Views gehabt. Na, also das ist schon ein Riesenunterschied. Und es geht uns auch nicht darum, Jugendliche zu erreichen. Na, das werde ich auch in den nächsten News nochmal irgendwie klarstellen, weil manche Leute das falsch verstehen. Von wegen, ist ja egal, ihr richtet euch da sowieso nicht im Wesentlichen an Jugendliche. Aber der Punkt ist ja, dass viele Erwachsene nicht eingeloggt sind und sich auch nicht einloggen wollen, aus verständlichen Gründen bei YouTube. Und die können eben das Video dann nicht sehen. Und YouTube schlägt dann offensichtlich ab dem Moment, wo die Altersbeschränkung reingehauen wird, das Video auch weniger Leuten vor. Auch Erwachsene nicht. Ne? Auch wenn das eingeloggte Erwachsene sind, irgendwie ist das dann so ein bisschen Bäh-Status und YouTube hört auf, Reichweite zu generieren für so ein Video. Und das ist für uns natürlich total bescheuert, kostet uns auch echtes Geld. Ne? Und mal abgesehen davon, dass wir auch eine Message haben mit unserer, mit unseren News, mit dem, was wir da erzählen, ne? Das hat ja auch einen gewissen Bildungscharakter. Ja, und da werden wir massiv eingeschränkt davon. Und man kann sich kaum dagegen wehren. Gegen Strikes wehren, das hat schon mal ganz gut geklappt. Wir hatten auch eine Phase jetzt, gerade letztes Jahr, wo viele Drogen-YouTuber aus Strikes gekriegt haben, da waren wir auch mal dabei. Aber die sind wir wieder losgeworden, haben wir dann Beschwerde eingelegt und dann irgendwann den YouTube-Support erreicht. Wir haben über 100.000 Abos, da haben wir jetzt auch diesen Support-Zugang so ein bisschen wenigstens, können denen mal eine Mail schicken. Und die Strikes haben die tatsächlich dann wieder eingefangen, die sind wir losgeworden. Also die komplette Löschung von Videos konnten wir immer abwenden bis jetzt. Aber wir sind noch nie erfolgreich gegen Altersbeschränkungen vorgegangen. Da sagen die dann beim Support einfach, ja, wir haben das überprüft, das bleibt jetzt so, Edge-Badge, ohne irgendwie einen Grund anzugeben und auch auf ganz konkrete Fragen. Ja, Leute, sagt uns mal in dem Video, das sind ja auch immer nur einzelne Videos, die dann Altersbeschränkungen kriegen, nicht einfach alle, von wegen, ja, in euren Videos geht es halt um Cannabis, deswegen haben die alle eine Altersbeschränkung, ja, wäre irgendwie noch Konsistenz. Aber für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, welche Videos da Altersbeschränkungen kriegen und welche nicht. Abgesehen davon, dass in dieser automatischen Mail, die wir dann kriegen, immer dabei steht, ihr Video ist gemeldet worden. Deswegen haben wir das überprüft und so weiter und so fort. Also offensichtlich reicht es einfach, wenn irgendein Gegnerdödel hier den Melde-Button da irgendwie klickt und sagt, ja, und dann sagen die Algorithmen, ja, alles klar, da steht was von Cannabis, die kriegen erstmal eine Altersbeschränkung. Und dann beschwert man sich erstmal über das automatische System. Ich nehme an, dass dann irgendein Typ in Indien da sitzt und deutsche Textbausteine verschickt, die immer die gleichen sind. Ja, wir haben das überprüft und wir bleiben so. Ne? Und dann gehst du halt an den YouTube-Support, stellst da nochmal konkrete Fragen und die sagen dann immer, ja, nö. Ne? Und das war's dann. So, echt nervig. Insofern, das ist Zensur, ja, kann man schon so sagen. Ja, ist bitter. Also es ist ganz bitter. Das ist ja so eine Jugendgefährdung per Willkür oder per Algorithmus. Und an den kommst du kommst ja letztendlich nicht dran. Wenn die dich sperren, sperren die dich. Die Frage ist, ob man da nicht irgendwie auch Alternativen aufbauen sollte, um nicht so abhängig von diesem Medium zu sein, was aber sicherlich nicht einfach ist. Das ist eine reine Reichweitenfrage letztendlich. Wir haben klar, tatsächlich jetzt letzte Woche ein Vimeo-Konto angelegt, einfach auch um mal ne, YouTube da mitzuteilen. Ne? Leute, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir mussten jetzt mal ein Vimeo-Konto anlegen, ne? Weil wir, das ist ja hier völlig unberechenbar mit euch und so. Aber es gibt keine andere Plattform wie YouTube, die auch nur annähernd, auch nur ein Zehntel der Reichweite von YouTube hat. Insofern macht das alles keinen Spaß mit den Alternativen. Was interessant ist in dem Zusammenhang übrigens, was ich auch erst später jetzt erstaunlich spät kapiert habe, die Videos auf unserer Seite, handverband.de, Da haben wir zu jeder News-Ausgabe eine Nachricht, auch mit den Themen nochmal, mit der Videobeschreibung und so, und hängen da die YouTube-Videos rein. Und da kannst du die barrierefrei sehen. Da musst du dich nicht eingeloggt haben in YouTube, ne? Obwohl das von YouTube eingespielt wird, kannst du da einfach gucken, egal ob du angemeldet bist oder nicht. Die wollen sich scheinbar nur irgendwie rechtlich absichern, dass sie nicht da auf ihrer Plattform jugendgefährdenden Kram haben. Aber wenn das von außen jemand darstellt, ne, dann haben die damit scheinbar ein kleineres Problem. Das finde ich irgendwie ulkig. Und mein Gott, jeder, der die DHV-News kennt, ne, wenn man überlegt, was soll jetzt daran jugendgefährdend sein? Das ist das einzig Gefährliche daran ist, dass sich ein Jugendlicher tot langweilt vielleicht. Aber ja, bei uns wird nicht konsumiert, bei uns wird nichts verherrlicht oder irgendwie besonders positiv der Konsum dargestellt. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber dazu kriege ich halt null Antwort von dem YouTube-Support. Team da, was jetzt daran konkret jugendgefährdend sein soll. Und ja, auch da wieder Corona. Ne? Seit Corona haben die auf Algorithmen umgestellt und der Partner-Support antwortet überhaupt nicht mehr. Bis jetzt haben die halt relativ flott innerhalb von 1, 2, 3 Tagen zumindest geantwortet, auch wenn das irgendwas Nichtssagendes war. War aber immer freundlich, ja, und ja, ich habe das nochmal ins Team weitergegeben und so und ja, kann leider nichts machen. Und jetzt kommt gar nichts mehr. Ja, die sind einfach weg. Ich drücke die Daumen, dass es wieder nach oben geht. Und ich nenne es auch deshalb Zensur, weil, wie du es gerade dargestellt hast, YouTube unterliegt da natürlich auch den gesetzlichen Rahmenbedingungen und versucht sich da eben zu schützen. Vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Wir haben ja jetzt seit nun einer geraumen Zeit eine neue drogenpolitische, bundespolitische Sprecherin. Ich glaube, du hast sie persönlich mehrfach kennengelernt. Soweit ich weiß, hat sie ja nicht nur Gesprächsbereitschaft signalisiert, sondern du hattest ein Gespräch mit ihr. Kannst du darüber was erzählen, wie es war, was du für Erwartungen hast, was du da für Perspektiven siehst? So ein bisschen was kann ich erzählen, wobei das Erste, was ich erzähle, tatsächlich ist, dass wir da halt hingekommen sind und sie sagte, sie möchte gerne, dass der Inhalt dieses Gesprächs unter uns bleibt, ne, dass das vertraulich ist und nicht weder über den Inhalt gesprochen noch das irgendwie bewertet wird, sondern ne, nur von wegen, das hat stattgefunden, das Treffen und das war nett, so ungefähr, ne, war das auch wahr. Ja, also darauf haben wir uns dann am Ende geeinigt, wir haben dann Fotos gemacht und Fotos gepostet, Handshake und so. Und das Gespräch an sich war da tatsächlich durchaus angenehm, konstruktiv, hat sich zumindest so angefühlt, ja. Frau Ludwig hat viel gefragt, viel zugehört, genau das, was sie vorher angesagt hat eigentlich, ne? Ich habe keine Ahnung, ich höre jetzt erstmal allen möglichen Akteuren zu, von allen Seiten, ne? Auch von den Rändern irgendwie oder so. Das hat sie gemacht, ja. Nur, dass sie eben nicht viel draus mitgenommen hat offensichtlich, jedenfalls was Cannabis angeht. Insofern, da rede ich dann jetzt nicht mehr über dieses Gespräch, sondern über den weiteren Verlauf, ja, wo ganz offensichtlich ist, dass bei Cannabis mit ihr eigentlich nichts geht. Im Gegensatz zu anderen drogenpolitischen Themen, muss man auch dazu sagen. Sie hat ja jetzt zum Beispiel sich sehr positiv zu Drugchecking geäußert, nachdem sie mal in Wien sich die Projekte angeguckt hat. Sie hat sich positiv zu Druckräumen geäußert, was für Bayern ein Riesending ist, ne? Wenn die das jetzt hinkriegen sollte, ihre CSU zu überzeugen, dass in Bayern endlich mal wieder ein paar Druckräume kommen und ein bisschen Heroinvergabe vorwärts geht, dann ist das ein drogenpolitisches Verdienst, muss man so sagen. Aber das bringt halt den Cannabiskonsumenten nichts. Und da ja, geht ja gar nichts mit ihr im Prinzip. Sie will weder irgendwie eine ernsthafte Entkriminalisierung der Konsumenten noch Modellprojekte. Ja, also da macht sie ja komplett dicht und applaudiert eher bei jedem, der mehr Polizei im Girlie fordert oder so. Und das ist natürlich schon eine Enttäuschung und zeigt einmal mehr, mit der Union werden wir so schnell keine Legalisierung kriegen. Andererseits, ja gut, erste Schritte in die richtige Richtung, zum Beispiel Ordnungswidrigkeit für den Besitz geringer Mengen oder so, wird ja diskutiert in der Union. Und da ist die Ludwig eher hinten dran, habe ich den Eindruck, bei der Diskussion. Da gibt es deutlich liberalere und fortschrittlichere Leute in der Unionsfraktion. Von dort ist schon schade, dass sie sich da so ein bisschen hinten einreiht. Ja. Ja, ich habe das auch so empfunden, gerade mit dieser Vereinheitlichung der Eigenbedarfsmengen. Soweit ich weiß, haben wir in Berlin diese 10 Gramm Muss-Bestimmung, also das ist keine Kann-Bestimmung. Und damit würde sie also, plus dass einige Bundesländer über 6 Gramm sind, damit würde sie natürlich letztendlich die föderale oder einige föderale Bestimmungen runterschrauben. Das finde ich auch ziemlich enttäuschend. Plus eben, wie gesagt, das ist in Berlin, ist es ein demokratischer Beschluss und sie will es runterschrauben wieder auf eine Weisung des Landesjustizministeriums, wenn ich das richtig verstanden habe, was für mich einfach eine der schlechtesten Lösungen überhaupt ist. Ja, das ist vielleicht inhaltlich jetzt nicht ganz richtig. Also diese geringe Menge Regelungen, das sind alles Direktiven sozusagen von den Senatoren oder Ministern, je nachdem, je nach Bundesland. Grundverfügungen vom Oberstaatsanwalt oder so, ne, wo drin steht, so und so hat das jetzt bei Cannabis zu laufen. Das sind keine Parlamentsbeschlüsse, wo das drin steht. Ne? Die einigen sich da natürlich in der Koalition darauf. Das macht so ein Minister dann nicht irgendwie nach Lust und Laune, wie er gerade Bock hat, sondern ist schon eine koalitionsmäßige Einigung. Aber dann kann der das per Rechtsverordnung, kann er den Minister das zum Beispiel veranlassen oder Justiz, ne, je nachdem. Ich glaube, jetzt in Bremen zum Beispiel kam das Schreiben von einer Justizsenatorin. Also ich habe tatsächlich meine drogenpolitische Arbeit genau mit diesem Problem seinerzeit mal begonnen. Und ich stimme dir zu, in 15 Sachen, also 15 Mal stimme ich dir zu und einmal widerspreche ich dir. In Berlin ist es tatsächlich ein demokratischer Beschluss, der durch das AGH gegangen ist. Und damit geht es hier nicht mehr um eine Weisungsbefugung vom Landesjustizministerium. Wo man auch die Frage stellen kann, inwieweit da noch eine Gewaltenteilung tatsächlich realistisch ist, wenn der Justizminister der Staatsanwaltschaft sagen darf, wie er was zu handhaben hat. Das wäre auch nochmal eine spannende Diskussion. All dieweil ja grundsätzlich Justizminister oder Ministerinnen Parlamentarier sind. Also gerade das Berliner Beispiel ist genau das Gegenteil. Was? Was? Ja, tut mir leid. Also wir haben das genau den Berliner Vorgang haben wir auf der DHV-Seite genau auseinandergedröselt, weil wir da viel mit zu tun hatten. Das war eigentlich eines unserer schönsten Beispiele für Lobbyismus. Dieser ganze Vorgang von den ersten, was im Koalitionsvertrag drin stand, was dann die Senatoren dazu gesagt haben, bis hin zu diesem Beschluss im Abgeordnetenhaus, und dann bis zu dieser letzten Verfügung, die der Senat dann letztendlich gemacht hat. Der ist nämlich, war nämlich abweichend von dem, was das Abgeordnetenhaus gesagt hat. Die haben nämlich, Parlament hat nämlich gesagt, sie wollen 30 Gramm geringe Menge. Und dann hat das ein Jahr gedauert, ne? Kam und kam keine Verfügung. Die hat nur so ganz allgemein gesagt, ne? Was Abgeordnetenhaus da beschließt, ist ja dann kein kompletter Text der Rundverfügung, sondern die sagen nur, hier, wir hätten das gerne bei 30 Gramm. Senat, regel das mal. Und nach einem Jahr, ne, auch wieder nachdem ich nachgefragt habe, was ist denn da jetzt los, wieso kommt denn da nichts, haben die dann enttäuschenderweise eben diese 10 bis 15 Gramm Regelung rausgehauen. Und damit eben sich entfernt von dem Beschluss vom Abgeordnetenhaus und damals auch schon mit dieser Argumentation, die nicht geringe Menge von 7,5 Gramm THC könnte bei 30 Gramm schon überschritten werden, beziehungsweise ist dann zwischen geringer Menge und nicht geringer Menge nicht mehr genug Raum sozusagen für eine normale Menge. Und das hat das Abgeordnetenhaus geschluckt und dann gesagt, ja gut, dann macht das halt mit den 10 bis 15 Gramm. Und aus dem Grund hat ja jetzt Bremen zum Beispiel auch die Pflanzen nicht legalisiert, weil das dann mit dieser nicht geringen Menge in Konflikt kommt. Ja, also auf jeden Fall auch in Berlin ist das eine Rundverfügung. Georg, ich danke dir, ich habe was gelernt. Vielen Dank. Wieder was gelernt. Wir haben jemanden im Saalmikrofon, das ist der Martin. Martin, wolltest du eine Frage stellen? Nein, scheinbar nicht. Doch, wollte ich. Ich habe mir gerade Ah! schon nicht mehr dran geglaubt und war gerade eben Es tut mir nebenan leid. eine rauchen. Kein Problem. Ich habe auch brav Wortmeldung geschrieben. Ja, ich bin der Martin. Ich komme, wie man an meinem Nicknamen schon merkt, BY steht für Bayern. Wir haben bei uns ja, ist es ein Ableger, ist es ein Konkurrent? Genau daran geht meine Frage, die Richtung. Wir haben den Bayerischen Cannabisverband. Wenn ich mir das so anschaue, ab und zu kriegen wir auch als Landesverband Schreiben von denen, sage ich mich immer so, ist es in vielen Bereichen tatsächlich auch Eigeninteresse, was da sehr stark vertrieben wird. Wie steht ihr denn da als Deutscher Hanfverband zu diesem Laden, sag ich mal vorsichtig? Ja, da würde ich zurückverweisen auf, möge sich jeder selbst eine Meinung bilden. Wir kennen den Cannabisverband natürlich und auch den entscheidenden Akteur, den Wenzel. Der ist halt rührig auf allen möglichen Baustellen. Ne? Der hat ja seine diversen Einzelhandelsläden, mit denen er auch jetzt ein paar Mal nach diesen ganzen Razzien in der Presse war, wo er auch von betroffen war. Dann hat er so eine Art Institut mal gegründet und promotet. Er hat diese Messe Cannabis XXL betrieben und eben auch diesen Bayerischen Cannabisverband. Klar, also relativ viele Baustellen auf einmal. Engagiert ist der Mann auf jeden Fall. Der hat ja auch schon Unterschriften gesammelt ohne Ende, hat sich in Einkaufszonen gestellt und Leute bequatscht für die Legalisierung und so. Auf jeden Fall engagiert, ja, aber was man da insgesamt von dieser ganzen Konstruktion und so weiter hält, ja, möge jeder selber sich ein Bild von machen. Vielen Dank. Eben war noch jemand im Saalmikrofon, das ist ja wieder weg. Ja, wenn keiner Fragen hat, dann... Also ich hätte noch eine, ja, gern. Das könnte aber auch eine teilweise belustigende Rauschmeißerfrage sein. Und zwar, gibt es vom Hanfverband Bestrebungen beim, und ich meine das mehr ernst, als ich das jetzt quasi eingeleitet habe, gibt es vom Hanfverband eine Bestrebung, den, wie heißt der, den Cannabis-Konzept-Contest mitzumachen? Nein, ganz klar, weil wir da nicht damit rechnen, dass wir irgendeine Chance haben. Ja, das wäre relativ viel Hirnschmalz, viel Arbeit. Ja, wir würden Personalstunden da reinstecken irgendwie und mit einer 100% sicheren Ablehnung. Das machen wir nicht. Also wäre schon interessant, wenn viele Leute da tatsächlich mitmachen, die auch aus dem liberaleren Bereich kommen, die da halt gute Konzepte einreichen und das vielleicht sogar auch kriegen dann das Preisgeld oder so. Frage. Ich denke, da gibt bestimmt Leute, die da eine Chance haben, aber ich glaube nicht, dass der Hanfverband da eine Chance hat. Zwischenfrage. Was ist das überhaupt? Also ich meine, ich weiß, was das ist, aber erklär das doch mal vielleicht für die, die es nicht wissen. Ja, also es geht darum, dass die Ludwig von Anfang an gesagt hat, sie will mehr ins Internet gehen, sie will mehr bessere Prävention für Jugendliche machen. Sie hat kapiert, dass irgendwie diese ganzen Flyer, die in irgendwelchen Beratungsstellen verstauben, nicht das sind, wo man als Jugend erreicht und dass man das irgendwie hip im Internet machen muss. Hat sie immer gesagt und das ist im Prinzip jetzt die Auswirkung davon, dass sie jetzt dann immer so einen Wettbewerb ausschreibt, Cannabis Concept Contest, irgendwie cooler Name und so. Der Gewinner kriegt 15.000 Euro und dann gibt es nochmal 10 und nochmal 5 irgendwie für den zweiten und dritten Platz, indem er einfach ein Konzept einreicht und ihr erzählt, wie man sich gute Jugendprävention im Internet vorstellt. Da ist noch nicht die Ausführung mit dabei. Na, das ist dann sicherlich nochmal ein extra Auftrag, der dann irgendwann passieren soll. Ich glaube, jetzt für das Konzept steht auch mit bei, wie viel das Ganze dann nachher kosten darf. Das ist auch gar nicht so viel. Irgendwie 40.000, 60.000, irgend so was in dem Dreh, darf dann das Konzept letztendlich auch ausgeben. Aber wer das dann durchführt, ist wieder eine andere Frage. Also ja, das ist letztendlich eine trockene Bundesbehördenausschreibung, wenn man dann dem Link mal folgt. Dann ist das so ähnlich wie eine Cannabis- als Medizin-Anbauausschreibung. Ja, also trockenes Bürokratendeutsch, aber das Cannabis-Contest-Dings da klingt schon mal ganz fresh. Mal sehen, was dabei rauskommt. Die Ludwig hat von Anfang an aber auch gesagt, Prävention kann nur bedeuten, dass Jugendliche weniger konsumieren. Also bei dem Facebook-Ding, wo sie das bekannt gemacht hat, diesen Contest, hat sie gleich gesagt, das bedeutet für mich Prävention, halt weniger Konsum bei Jugendlichen. Und das ist halt ein bisschen zu kurz gesprungen, weil also auf Null werden wir nie kommen. Das ist halt die Phase, wo die Leute experimentieren. Ich glaube auch nicht, dass ich da mit meinen Kollegen und mit Ludwig und ihren Kollegen im Raum gesessen habe, dass irgendwer von denen vor 18 noch nie was getrunken hat oder so. Ja? Also ich meine, jeder von uns war vor 18 mal berauscht. Das ist ganz normal. Und das werden sie nicht wegkriegen. Die Frage ist also auch für mich Jugendprävention. Wie kriegt man das hin? Risikoarm ausprobiert wird, ja, möglichst spät, gerne auch gar nicht, ja, aber ansonsten möglichst spät, möglichst wenig, möglichst nicht irgendwie zum Lernen, nicht in der Schule und so weiter und so fort und nicht ständig. Das sind für mich auch wichtige Präventionsbotschaften. Und wenn sie die nicht mit drin hat, dann hat sie einfach verloren. Dann bringt das alles überhaupt nichts aus meiner Sicht. Herzlichen Dank für die umfassende Erklärung. Markram, ich habe dich gesehen. Ich habe eine Frage, weil Prävention, finde ich, ist eigentlich eines der spannendsten Themen in der Drogenpolitik an sich. Weil ich glaube, dass das die Lösung ist, wenn man Prävention richtig versteht. Glaubst du, also es gibt ja so eine Vier-Säulen-Politik in der Bundesrepublik, die sich leider weiterhin durchsetzt oder an der festgehalten wird. Hältst du die Repression für ein geeignetes Mittel der Prävention? Ja, das halte ich ja für völligen Quatsch. Das hat ja die Frau Ludwig auch mal gesagt. Ich glaube auch in diesem berühmten Interview mit der Bayerischen Polizeigewerkschaft oder was. Also diese vier Säulen, ja, die sind ja extra so aufgestellt, um sich voneinander zu unterscheiden. Und Prävention heißt halt zum Beispiel eben, Leute sollen möglichst nicht konsumieren oder risikoarm konsumieren. Und Behandlung ist halt auch so eine Säule der Prävention, die halt Probleme haben mit Drogen, hat man die irgendwie denen vernünftige Hilfe anbietet und so weiter. Und eben Repression, die halt Angebot und Nachfrage reduzieren soll. Und das als Prävention zu bezeichnen, einfach so pauschal, ist Unsinn. Was aber dahinter steckt, ist der Gedanke der Generalprävention. Das ist so der Gedanke, dass man denkt, okay, diese Strafandrohung reicht aus, dass Leute halt die Finger davon lassen. Und das wird von manchen Generalprävention genannt. Wobei ich behaupte, dass das bei Cannabis kaum der Fall ist, dass das nicht funktioniert. Sonst würden ja tatsächlich nach einer Legalisierung die Fälle hochschnellen, beziehungsweise dann würde die Prävention die Zahl der Konsumenten deutlich senken. Und dafür gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Nachweise, besonders bei Jugendlichen nicht. Die interessieren sich überhaupt nicht für das Verbot. Wenn es diese generalpräventive Wirkung, Abschreckungswirkung überhaupt gibt, dann bei wohlsituierten Leuten, bei älteren Leuten, die was zu verlieren haben, die in wichtigen Positionen sind und die sich dann denken, okay, ist das jetzt wert, dass ich da irgendwie Ärger kriege in meiner Position, wenn ich das jetzt ausprobiere, rasiert doch lieber. Und das ist genau das, was wir jetzt zum Beispiel auch in Nordamerika sehen, wenn nach einer Legalisierung der Konsum steigt, dann bei den Alten, also bei denen, die gar keine Risikogruppen sind, die 50-plus-Leute, die trinken da mal eine Flasche Wein weniger. Und die hängen sich nicht morgens vor der Arbeit irgendwie einen Bong an den Hals. Insofern ist auch in dem Zusammenhang Generalprävention einfach Blödsinn. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass bei Jugendlichen gerade so nochmal das Verbot vielleicht auch mal die Möglichkeit ist, sich gegenüber Erwachsenen so eine eigene Position zu schaffen. Also eher nochmal ein Anreiz plus, dass es wohl bis heute keine Zahlen gibt, evaluierte Zahlen darüber gibt, dass die repressive Politik tatsächlich Erfolg hat, denn eine Prävention ist ja eigentlich eine Maßnahme, die dazu geeignet ist, ein gewünschtes Verhalten zu fördern. Und da frage ich mich halt auch, inwieweit eine Repression sowas schaffen kann. Markram, du bist im Sahne gefunden, bitteschön. Ja, Namen Georg. Erstmal danke für den prima informativen Abend. Macht Spaß. Danke. So wie das aussieht, werden ja wohl kein Global Marihuana mal stattfinden am 2. Mai. Jetzt lese ich bei euch auf Seite, habt euch schon Gedanken gemacht. Kann man da internetmäßig was machen, dass man die ganzen Leute internetmäßig an dem Tag zusammenbringt? Das wäre doch eine gute Aktion, oder? Ja, das haben wir vor. Das erinnert mich übrigens auch an eine Frage vom ganz am Anfang, die ein bisschen offen geblieben ist. Auch für die Frage, wie wirkt sich denn jetzt das ganze Corona-Zeug auf uns aus, weil ich natürlich da in meinen letzten Ausführungen nicht gesagt habe, sind die massenhaft ausfallenden Termine. Das fing schon Anfang April an mit der ICBC, das wäre der erste große Termin für uns gewesen im Jahr mit Messe und Bude und Gedöns. Und nach und nach hat sich im Prinzip bis zur Sommerpause jetzt mein kompletter Terminkalender vollständig abgeräumt. Also ich hatte überhaupt keinen Termin mehr, was natürlich auch krass ist irgendwie. Ein paar stehen noch. Ich glaube, die Mary Jane ist noch nicht offiziell abgesagt. Aber ich persönlich bin eigentlich sicher, dass dieses Halbjahr keine große Veranstaltung mehr stattfinden wird. Auch im Juni nicht. Und eigentlich glaube ich sogar, dass das ganze Jahr über keine mehr stattfinden wird. Und ja, definitiv wird am 2. Mai werden keine GMM-Demos stattfinden. Das ist 100% sicher. Und wir haben vor, am 2. Mai online eine Live-Sendung zu machen. Kollege Florian Rister wird das im Wesentlichen moderieren. Da fangen wir um 14 Uhr an, live im YouTube-Kanal beim Handverband. Wir werden auch gucken, ob wir die anderen Kanäle mit da reinnehmen. Und ja, wir probieren ja alle jetzt gerade neue Online-Formate aus und das wird so eins sein, inklusive Online-Demo. Da werden wir uns Ziele ausdenken und sagen, so, okay, jetzt die nächste halbe Stunde der und der Kanal, das und das Zielobjekt und jetzt feuert mal alle da eure Kommentare rein. Die sollen merken, dass wir da waren, so ungefähr. Aber auch so Mitmachgeschichten irgendwie, was weiß ich, dass die Leute einzeln bei sich im Garten eine Ein-Mann-Demo machen oder Ein-Frau-Demo. Ne? Ich stelle mich vielleicht hier auf den Balkon mit dem Schild und das dann aber jeweils irgendwie in den eigenen Social-Media-Kanälen posten, sodass das Ganze dann insgesamt eine Online-Demo wird, wo jeder Einzelne eben öffentlich seine Meinung kundtut. Und da können wir dann eben auch schöne Bilder irgendwie in diese Live-Sendung mit reinnehmen, auch Live-Feste, Interviews mit reinnehmen und so. Da haben wir einiges vor. Also Save the Date, 2. Mai, Online-Demo mit Mitmachkomponente und so. Bin gespannt, wie das wird. Ansonsten, die GMMs sind jetzt offiziell erstmal verschoben worden auf zweite Jahreshälfte. Ich glaube, September irgendwann. Ja, da wäre ja schön, wenn mein persönlicher Tipp nicht so kommt, dass dieses Jahr keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Da freue ich mich, wenn ich mal nicht recht habe. Ansonsten, ja, gibt sie dann halt nächstes Jahr wieder. Ja, hatte ich auch schon mal eingangs gesagt. Normalerweise hätten wir uns nächstes Wochenende spätestens, glaube ich, gesehen bei der ersten Messe. Und ich glaube, das erste, ich weiß gar nicht, wann die Mary Jane ist. Ist die im Juni? Ja, die ist erst im Juni und deswegen auch jetzt noch nicht offiziell abgesagt. ICBC wäre erste gewesen und vielleicht wir hätten uns wahrscheinlich dann gesehen oder vielleicht in Frankfurt. Ja, ja, genau. Da war ich auch persönlich mit eingeplant Ende April. Schon. Ja, also klar, alles weg. Ja, und die ist jetzt auf Juli geplant und ich halte das auch für riskant. Aber wir werden sehen, also Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir tatsächlich uns vielleicht nicht mehr lächelnd begegnen, dass wir vielleicht eine Messe mit Masken machen. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Das wird sich ergeben. Da ist eine sehr, sehr lange Frage im Chat. Ich würde die ganz gerne gleich vorlesen. Ich hab noch ein spannendes Thema. Wir haben jetzt noch so rund 13 Minuten, weil die Fragen, die kommen immer häufiger und die Verunsicherung wird immer größer. Es geht um, du hast es eben auch schon mal erwähnt bei jemanden, es geht um diese CBD-Huts. Also das Problem ist, es gibt Läden, wo man die Blüten kaufen kann. Hier in Köln zum Beispiel, in Braunschweig hat es eine Verhandlung gegeben. Da sind, glaube ich, mindestens 7 Monate auf Bewährung ausgesprochen worden. In Bayern werden Läden abgeräumt und die Kundschaft wird inzwischen auch abgeräumt mit CBD-Blüten. Was meinst du dazu? Also hältst du CBD-Blüten für ein bedenkliches Produkt, wo man tatsächlich das BTMG anwenden sollte? Also das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich halte CBD überhaupt nicht für irgendwie ein bedenkliches Produkt, auch CBD-Blüten nicht. Und das hat ja sogar die WHO irgendwie vorletztes Jahr bestätigt. Teil dieser Empfehlungen der WHO an die UN war ja auch, dass Cannabisprodukte mit unter 0,2% THC und viel CBD der internationalen Kontrolle überhaupt nicht mehr unterliegen sollten, weil nicht ausreichend gefährlich. Ja, und das ist im Prinzip genau die Definition von deutschem Nutzhanf. Wie als hätten die die Empfehlung für Deutschland gemacht, von wegen, stellt euch mal nicht so an mit den Hanfblüten da. Aber die Frage, sollte man das BTMG anwenden oder nicht? Ich meine, die Frage ist, was steht im BTMG? Ne? Und wenn das da steht, wird es halt angewendet. Die Diskussion, entschuldige, wenn ich unterbreche, genau, die Diskussion ist ja eigentlich, soweit ich das weiß, es geht ja darum, verarbeitete Pflanzenteile, dann geht es nochmal um die Situation B2B oder eben an den End-User. Und die Frage in dem Zusammenhang, also CBD, Cannabidiol, eins der bestuntersuchtesten Cannabinoide der Pflanzen neben dem THC, so nebenbei, weil die Frage aufkam gerade im Chat, die Frage ist ja halt, sind Blüten, CBD-Blüten, unverarbeitete oder verarbeitende Pflanzenteile, und dann kämen sie ja im Zweifel auch in eine andere Definition rein, gesetzlich, oder? Ja, um das mal ein bisschen aufzudröseln, CBD selbst steht als Stoff nicht in den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes, nicht verboten, im Gegensatz zu THC. Aber Hanf ist grundsätzlich verboten, die Pflanze an sich und Pflanzenteile. Das betrifft eben auch Blüten oder eben die ganze Pflanze, egal ob abgeschnitten oder nicht. Und dann gibt es Ausnahmen für Nutzhanf. Ne? Also grundsätzlich Verbot, und dann sind Ausnahmen definiert. Das eine, wer darf die anbauen, nämlich Landwirte im Wesentlichen. Und wer darf sonst damit umgehen? Ja, man darf zu gewerblichen Zwecken oder wissenschaftlichen Zwecken damit umgehen, aber hier geht es um gewerbliche Zwecke, nämlich den Verkauf von Blüten, wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist. Das sind die umstrittenen Punkte. Und da sind die Endkonsumenten sogar noch schlechter dran als die Händler, was das erste Kriterium angeht. Wenn ich das kaufe, um das zu rauchen, dann ist das garantiert kein gewerblicher Zweck, während das zu verkaufen schon ein gewerblicher Zweck ist. Da ist das klar, da sind die Händler besser dran im Prinzip bei der Formulierung als die Kunden. Aber im Wesentlichen letztendlich ist dann die Frage, ist der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen? Und da finden die Gerichte halt Gutachter, die sagen, nö, da ist halt, man muss da nur genug davon sich reinziehen, oder man kann halt irgendwie technisch aufwendig das THC da rauslutschen und sich dann damit berauschen, wenn man das kiloweise verarbeitet, ja, was natürlich praktisch, faktisch völliger Blödsinn ist, aber das Gesetz gibt zumindest so eine Interpretation her, und die Gerichte müssen jetzt gucken, was sie damit anfangen. Was dahinter steckt, ist letztendlich, die haben das Gesetz so geschrieben, um industrielle Nutzhanfanwendungen möglich zu machen, was ja damals schon ein sinnvoller Schritt war. Ja, war ja ein Schritt nach vorne eigentlich, dass man sagen konnte, hier, okay, wir können jetzt Hutablagen für Autos aus Hanf produzieren und Tierstreu und Textilien, alles Mögliche. Das haben die sich vorgestellt, industrielle Verarbeitung, und nicht, dass Privatleute mit Pflanzen in der Hand durch die Gegend laufen und schon gar nicht mit Blüten, weil das natürlich die Strafverfolgung beeinträchtigt. Ne? Wenn man das gar nicht mehr unterscheiden kann, hat der Typ da jetzt was Legales in der Hand oder nicht, das wollen die verhindern. Aber das hat auch damals kein Mensch damit gerechnet, dass die Leute die Blüten rauchen, weil halt kein THC, nicht wirklich berauschend, ja, warum sollen die Leute das rauchen? Und dass aber das CBD aus gesundheitlichen Gründen oder aus sonstigen angenehmen Wirkungen, die zwar kein Rausch sind, aber doch irgendwie diese leichte Beruhigung oder was da mit drin steckt, das war nicht vorgesehen, ja, dass das überhaupt irgendwie ein Thema werden könnte. Und weil das nicht klar irgendwie aufgeschrieben ist im Gesetz, haben wir jetzt diese ganzen Prozesse am Hals. Ja, und dann gibt es noch Probleme mit dem Arzneimittelgesetz und der Novel Food Verordnung bei anderen CBD-Produkten, aber das erspare ich euch jetzt, wenn da nicht direkt eine Nachfrage kommt. 3, 2, 1, 1. Makram, hast du noch eine Frage? Weil sonst hätte ich noch eine spannende. Also hier war eben noch eine Frage im... Ja, die würde ich gerne zum Schluss mehr aufbewahren, weil die sehr lang ist. Und aber eigentlich ist es eine sehr einfache Frage, und die könnte man wahrscheinlich in einem Satz wegkriegen. Ich glaube nämlich nicht, dass der Georg Lange darüber reden will, warum der DV, Entschuldigung, dass ich jetzt vorweggreife, warum der DV keine Partei sein möchte. Da könnte ich euch vor allen Dingen gleich mal die FAQ dazu hier reinschmeißen. Tu das. Genau, ja, mach das. Sonst übrigens sich das wahrscheinlich. Steuerung C und Steuerung V spielen, dann kann ich nicht gleichzeitig reden, weil Steuerung mein Redebutton ist hier. Aber ich meine, wir haben den DHV ja gegründet, um eine überparteiliche Organisation zu haben. Ich war zuerst innerhalb der Grünen drogenpolitisch aktiv und da war im Prinzip auch die einzige bundesweit organisierte Struktur für Legalisierung damals. Es gab noch die Hanfparade und so, aber es gab eigentlich keinen kein Netzwerk gegen Prohibition, nur bei den Grünen. Und dann war aber irgendwann natürlich klar, die Grünen alleine werden nie irgendwie über 50% kriegen oder was. Wir müssen eine überparteiliche Lobbystruktur haben und wir brauchen mehr Parteien im Boot. Und deswegen haben wir den Handverband auf die Beine gestellt. Und das würde uns nicht weiterhelfen, wenn wir jetzt selber eine Partei wären. Ja, ich halte das auch nicht für erfolgversprechend. Es gibt international fast keine Beispiele, wo eine Handpartei länger überlebt hätte. Das ist ein riesiger Aufwand, eine Partei zu gründen. Man muss halt überall dann die Kandidaten bereitstellen. Man muss wirklich bundesweit sehr weit vernetzt sein und strukturiert sein. Da kostet alles einen Haufen Geld, auch in der Verwaltung. Wem sagst du das? Wem erzähle ich das? Ja, eine Partei mal eben auf die Beine zu stellen, ist halt keine Erfolgsgarantie, ein riesiger Aufwand. Ne? Und wenn ich das mir angucke, dann mache ich lieber andere Aktivitäten mit der Energie, wo ich denke, dass das überparteilich sinnvoller ist. Zumal so eine Splitterpartei, selbst wenn man das schaffen würde, mit 5% im Bundestag zu kommen, dann brauche ich immer noch 45% von anderen Parteien für die Legalisierung. Insofern mache ich weiter mit dem Überparteilichen und dem Handverband. Und wenn irgendwer meint, der richtige Weg ist die Handpartei, bitte, ja, das ist ja nicht verboten. Soll jeder machen, wo er selber meint, dass das am zielführendsten Richtung Legalisierung geht. Wir werden das wohlwollend begleiten und darüber berichten und so, wenn uns das vernünftig vorkommt, auf jeden Fall. Aber ich denke, so was wie den Handverband, überparteiliche Struktur, würdet auch lange noch brauchen und das machen wir weiter. Ich habe auch gerade eure FAQs zu dem Thema geteilt. Und zwar diese, wäre es nicht sinnvoll, eine Handpartei zu gründen? Ja, die meinte ich, danke. Genau, die ist jetzt kann man sich jetzt dort nochmal detailliert durchlesen. Also es gab ja eine Hanfpartei, und es gibt auch noch eine, aber es gab schon eine, die hat es auch tatsächlich mal in Berlin, ist sie eingezogen ins AGH, soweit ich weiß, mit 13, 14, 15, 16%, irgendwie sowas, und hat es aber leider nur eine Legislaturperiode überlebt, weil eine Ein-Themen-Partei ist immer schwierig. Georg, wir haben noch 4 Minuten, in Anführungsstrichen, also zumindest der offizielle Teil. Ich habe noch eine knackige Frage in Sachen Führerschein. Habe damals mitgemacht bei der Führerscheinkampagne. Klare Regeln, klarer Kopf, da war was. War sehr, sehr professionell gemacht, war sehr gut gemacht. Also das Ergebnis kann sich auch sehen lassen, von Videos bis Flyern. Und ich habe mit Polizisten darüber diskutiert, sehr abgefahren, und die mussten mir leider recht geben, in Anführungsstrichen. Eine Frage habe ich noch. Prozesse sind gelaufen, nämlich in Sachen, dass Patienten letztendlich am Straßenverkehr teilnehmen können, obwohl sie in jedem Fall hohe Abbauproduktwerte haben, aber im Zweifel sogar Aktivwerte haben dürfen. Und wenn sie auffällig sind, ist das, glaube ich, nur eine Ordnungswidrigkeit. Soweit ich weiß, ist Voraussetzung 3 Monate, muss dieses Medikament regelmäßig verschrieben worden sein. Kann das, also ich frage mich halt, wenn jemand, der ein Handicap hat und dieses Medikament bekommt und mit diesem Medikament am Straßenverkehr teilnehmen darf, wie erklärt es sich, dass Menschen, die kein Handicap haben, und die gleichen Werte haben, nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfen? Ja, ein bisschen ist das natürlich eine Hilfskonstruktion zugunsten der Patienten, denen es schon schlecht genug geht und so weiter. Und das ist auch keine spezielle Cannabis-Regelung, sondern das Ganze ist so, weil es eben diese spezielle Regelung nicht gibt und deswegen im Prinzip die allgemeinen Regeln für alle Arzneimittel greifen, die halt sagen, wenn jemand mit einer Substanz da eine verschrieben kriegt, die normalerweise die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen kann, ne, das betrifft ja auch alle möglichen Beruhigungsgeschichten, Ritalin, Methadon, alles Mögliche, wenn da jemand stabil drauf eingestellt ist, ist das bei den meisten Sachen so, dass die Leute dann irgendwann eine Toleranz entwickeln und fahrtauglich sind. Und das ist auch bei Cannabis so. Das ist ja auch so. Es gibt ja auch Leute, die dann tatsächlich so 3 Gramm am Tag Patienten, die das schon seit Jahren machen und die setzen den Fahrsimulator, die haben ja keine Ausfallerscheinung, die fahren anständig. Nun kann man natürlich auch sagen, das ist auch grundsätzlich bei Dauerkonsumenten so, mit einer gewissen Berechtigung. Da gab es auch schon Untersuchungen zu, schon vor Jahren. Ich weiß noch, dass ich mal einen Artikel für die DHV-Seite geschrieben habe, die hieß Dauerkiffer fahren besser, ne? Also auf jeden Fall deutlich besser als die Gelegenheitskonsumenten, weil die viel mehr Kirmes im Kopf haben und irgendwie Veränderungen von Realitätswahrnehmung und Sinneseindrücken. Das haben die regelmäßigen Konsumenten ja alles so nicht. Und gerade die stabil konsumieren von morgens bis abends, wie eben gut eingestellter Schmerzpatient, die haben so eine starke Toleranz, dass sie halt ein bisschen entspannt sind, aber eben keinerlei Reaktionsverzögerungen mehr oder so. Und das wird jetzt im Prinzip zugunsten der Patienten so ausgelegt, dass man bei denen sich, also so hilfsargumentweise zumindest, darauf verlassen kann, dass deren Einnahme ja erst begleitet wird. Wo der Arzt dann sagt, okay, du hast Schmerzen meinetwegen und hier nach Rezept morgens, Mittag, abends die und die Dosierung, immer das Gleiche, immer zur gleichen Tageszeit, dass die Leute dann halt auch einen stabilen, gleichmäßigen THC-Pegel haben, der ärztlich überwacht ist sozusagen. Und wo dann der Arzt nach ein paar Monaten im Prinzip auch so einen Brief ausschreiben kann, von wegen hier, Patient ist stabil eingestellt und hat keine Ausfallerscheinung oder sowas. Klar, das ist ein bisschen ungerecht gegenüber den stabil konsumierenden Dauerkonsumenten von morgens bis abends Kiffern. Ne? Die können sich da theoretisch drauf berufen, dass sie genauso gut fahren wie irgendwelche Patienten. Aber ja, gönnen wir dem Patienten mal den kleinen Vorsprung, würde ich sagen, und arbeiten lieber dran, dass das ganze Führerscheinrecht für alle ein bisschen gerechter wird und wenigstens so, dass man fahren darf, wenn man, was weiß ich, 12 Stunden Abstand zwischen Konsum und Fahren einhält. Lieber Georg, 21:01. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr, sehr angenehmer Abend. Es war sehr informativ. Ich danke allen Beteiligten, Co-Moderation, die Aufnahme gemacht haben, die Gäste hier im Mumble, die am Stream und die sich die Aufnahmen anhören. Ich wünsche euch noch ein frohes Osternfest. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Dasein. Gerne noch ein paar Worte von dir, lieber Georg, lieber Fabian. Von mir nur vielen Dank und frohe Ostern an alle. Ja, ich bedanke mich auch, fand auch sehr angenehm. Und das Einzige, was ich jetzt ein paar Worte nochmal sagen will, ist Mumble, Mumble, Mumble, Mumble. Tolles Wort, wollte ich nochmal ein paar Mal loswerden jetzt. Okay, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Bis bald, mein Lieber. Tschüss. Ciao, ich stoppe alle Aufnahmen, den Stream und so weiter. So, jetzt mache ich noch den Erik stumm. Und dann ist die Aufnahme auch gestoppt. Ja, es ist noch immer ein bisschen Raum, glaube ich, wer möchte, wer will, für vielleicht noch ein paar private Fragen, Anekdoten, whatever. Heiratsanträge. Genau. Also die Zuhörenden sind jetzt, hören noch zu sozusagen, nur der Stream auf der Piratenseite ist tot, oder wie? Genau, der ist gestoppt und die Aufnahme ist gestoppt. Das heißt, den Erich, den habe ich taub gestellt, der kann nicht mehr aufnehmen. Das heißt, du kannst jetzt erzählen, wo der nächste Deal im Girl...